Morning. Guten Morgen. Yes, I will continue. Ja, ich mache weiter. John says, I wish I decided you prosper. Johannes sagt, ich wünsche und sehne mich danach, dass es euch wohl ergeht. I mean, look, Jesus literally said, Jesus sagte buchstäblich, listen guys, just seek the kingdom first and everything else will be added to you. Hört zu, Leute, trachtet einfach zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Look, let me ask you a simple question. I wrote this in my book, Divine Supernatural Provision. Lass mich dir eine Frage stellen. Ich schrieb es auch in mein Buch, Gottes übernatürliche Versorgung. If God desires you to be prosperous, why should you not seek prosperity? Wenn es Gottes Wunsch ist, dass es dir wohl ergeht, warum solltest du dich nicht nach dem Wohlstand ausstrecken? Doesn't it sound like a contradiction? Klingt das nicht nach einem Widerspruch? You know, don't seek prosperity, seek the kingdom first. Trachte nicht nach dem Wohlstand, trachte zuerst nach dem Königreich. I tell you why you don't have to pursue prosperity. Ich sage dir, warum du nicht nach dem Wohlstand streben musst. It's very simple. Es ist ganz einfach. If God says, if you live your life the right way, prosperity will pursue you, why do you have to pursue it? Wenn Gott sagt, wenn du dein Leben auf richtige Art und Weise lebst, wird Wohlstand dir folgen. Warum musst du dann danach streben? Think about it. Denk darüber nach. You don't have to pursue it. It will pursue you. Du musst nicht danach streben. Es wird dir folgen. What you are supposed to do is set your priorities in the kingdom of God. Du musst nur deine Prioritäten in das Königreich Gottes setzen. You see, this scripture, and I've already said it here. Diese Bibelstelle, ich erwähnte es bereits. It was one of the very first sermons I preached in my life. I was still a teenager. War eine meiner ersten Predigten als Teenager. Proverbs 10:22. Sprüche 10:22. Blessings of the Lord make rich and add no sorrow. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. You know, God wants you to be prosperous. God wants you to be well. Gott möchte, dass du wohlhabend bist. Gott möchte, dass es dir gut geht. But without the headache, the stress, the fret, the half nervous breakdown and the anxiety. Aber ohne Kopfschmerzen, dem Stress, dem halben Nervenzusammenbruch und der Sorge. He desires you to be prosperous. Er wünscht sich, dass du wohlhabend bist. But he doesn't want you to pursue it because it opens your heart for greed. Aber er möchte nicht, dass du dem nachjagst, denn das öffnet dein Herz für Habgier. You know, and then you are in a dangerous place. Dann bist du in einer gefährlichen Situation. You know, Jesus was so clear that we cannot serve two masters. Jesus sagte es sehr klar, dass wir nicht zwei Herren dienen können. You can only serve one master, so either you serve money or you serve God. Du kannst nur einem Herrn dienen. Entweder dienst du dem Geld oder du dienst Gott. I think possibly one of the greatest warnings about greed is possibly found in Matthew chapter 13. Ich denke, eine der größten Warnungen vor Habgier findet sich vermutlich in Matthäus 13. I mean, this is obviously my personal opinion. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because Matthew 13 is the heart parable, or other people call it the parable of the sower. Denn in Matthäus 13 findet sich das Gleichnis vom Herz oder andere sagen auch das Gleichnis vom Sämann. I don't like it to call the parable of the sower because it's all about the heart. Ich nenne es nicht gern das Gleichnis vom Sämann, denn es dreht sich alles ums Herz. And Jesus called it the very most important parable. Und Jesus bezeichnete es als das wichtigste Gleichnis. One of the soils, which of course is the situation of the heart. Eine der Ackerböden, was natürlich der Zustand des Herzens ist, is a heart of greed. Ist ein Herz der Habgier. You know, and this the Bible says this chokes the word of God. Und die erstickt das Wort Gottes, sagt die Bibel. So I think it's probably one of the most serious warnings, and I'll tell you why. Das ist meiner Meinung nach eine der ernstzunehmendsten Warnungen, und ich sage dir warum. Because you can listen to the most anointed and powerful and revelatory preaching. Denn du kannst die gesalbteste, kraftvollste und revolutionärste Predigt hören. Yet, if you have a heart of greed, doch wenn du ein habsüchtiges Herz hast, the greed is going to choke the powerful word of God, which can change anything. Dann wird die Gier das kraftvolle Wort Gottes ersticken, das alles verändern kann. You know, so that's a very serious warning, because if the word of God has no more power in my life, then what's the good? Das ist eine sehr ernste Warnung, denn wenn das Wort Gottes keine Kraft mehr in meinem Leben hat, was nützt es mir denn? So remember, God desires you to be prosperous more than you can ever desire. Also denk daran, Gott sehnt sich danach, dass du wohlhabend bist, mehr als du es dir selbst wünschen könntest. You know, he doesn't want you to forsake prosperity. Er möchte nicht, dass du Wohlstand ablehnst. I'm gonna say something now that's very kind of crazy. Ich werde etwas sagen, das ganz schön verrückt ist. Even if you discover that there is greed in your heart, he still does not want you to forsake prosperity. Selbst wenn du entdeckst, dass sich Habgier in deinem Herz befindet, möchte er trotzdem nicht, dass du Wohlstand ablehnst. He wants you to fix your heart. Er möchte, dass du dein Herz in Ordnung bringst. Think about it. Denk darüber nach. If you have greed in your heart and you are very, very prosperous. Wenn du Habgier in deinem Herzen hast und sehr wohlhabend bist and you now walk away from your prosperity, und nun deinen Wohlstand aufgibst, now you don't have enough stuff, but your heart doesn't change. Dann hast du am Ende weder genug, noch hat sich dein Herz verändert. What does that help anybody? Das hilft auch keinem weiter. Dead religion. Sondern das ist tote Religion. So if you find out that there is an issue with greed in your heart, don't forsake your prosperity, fix your heart. Wenn du also herausfindest, dass Habgier in deinem Herzen ist, dann gib nicht deinen Wohlstand auf, sondern bring dein Herz in Ordnung. Repent before the Lord. Tu Buße vor dem Herrn. Look, there's another very serious warning about greed in Ephesians chapter 5 verse 5. Es gibt eine weitere ernste Warnung vor Habgier in Epheser 5:5. No immoral, no impure or greedy person, such a man is an idolater, will any have an inheritance in the kingdom of God Christ. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Wow. Wow. So I better guard my heart so I can inherit the kingdom. Ich bewache also besser mein Herz, damit ich das Königreich erbe. See you tomorrow. Bis morgen.